Die Tellerhäuser beim Wiesental. Um das Jahr 1570 lebte in Wiesental ein armer, aber gar frommer Bergmann namens Teller. Dieser war in einer Grube beschäftigt, die auf einmal keine Ausbeute mehr gab und deshalb halt liegen blieb. So sah er sich plötzlich in diese misslichste Lage versetzt. Er hatte zwar noch rückständigen Lohn zu fordern, doch weigerte sich der geizige Bergherr, diesen auszuzahlen. Auch neue Arbeit wollte sich für den Bergmann nicht zurechtfinden, so musste er nach und nach sein ganzes Hab und Gut verkaufen, um wenigstens Brot für seine kranke Frau und seine drei Söhne und sich zu haben. Am Ostermorgen war die Not da gar am größten. Als er voller Verzweiflung in die Kirche ging, glaubte er eine Gestalt, die ihm aufs Haar glich, unter der Kanzel im Festtagsgewand mit einer Stufe glänzend silbern zu sehen. Er rieb sich die Augen, wandte sein Gesicht ab, aber sobald er auf jenen Punkt schaute, erblickte er seinen Doppelgänger wieder. Endlich verließ er die Kirche und ging heim. Auf dem Wege begegnete ihm da ein Unbekannter, der ihn fragte, warum er denn so traurig aussehe. Als Teller ihm seine Not klagte, gab ihm dieser ein größeres Geldstück zum Geschenke. Teller fasste daraufhin neuen Mut, kaufte von dem Gelde des Unbekannten bei dem Bergmeister die Erlaubnis, in der auflässigen Grube zu bauen und machte sich mit neuen Kräften an die Arbeit. Doch der erste Tag verfloss, ohne dass Teller auf Erz gestoßen wäre. Als der zweite, der war auch schon zur Hälfte vorüber, ihm noch nichts gebracht hatte, saß er, sich da missmutig niedergesetzt, um das letzte Stückchen seines Brotes zu verzehren. Da kroch aus einem Loch plötzlich eine Maus hervor, die ohne Scheu die heruntergefallenen Brotsamen auflas. Teller ließ das Tier ruhig gewähren. Als es jedoch anfing, an seinem Grubenlicht herumzuknabbern, warf er sein Fäustchen nach ihm. Zwar traf er nicht das Tier, aber der Wurf sprengte ein starkes Stück des Gesteines los. Hinter diesen trat ein reicher Gang gediegenes Silbern zutage. Doch nun hatte ja alle Not ein Ende und er eilte schnell mit der frohen Kunde heim. Aus dem armen Bergmann wurde ein reicher Bergherr. Er vergaß aber nicht seine frühere Armut. Er war mild und freigebig gegen die Armen und blieb fromm und redlich bis an sein Ende. Seinen Söhnen erbaute er vom Segen des Bergbaus in einer unbewohnten Gegend zwischen Wiesental und Rittersgrün in 3 kleine Bauerngüter, die nach dem Erbauer Tellerhäusers genannt wurden. Wer sie kennt, so entstanden die Tellerhäusers.